Bitte schön. Guten Abend. Mein Name ist Ustoğulları. Ich bin Ersin auf dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ist das okay für Sie? Gerne. Okay. Ich werde erst Ihre persönliche Daten aufnehmen, dann komme ich gleich zu Ihren aktuellen Buyurun. Gesprächen. Okay. Alles klar. Okay. Ja, wie heißen Sie? Ich heiße Uta Schmidt. Uta Schmidt. Schmidt am Ende DT oder? Jawohl, jawohl, mit DT am Ende. Okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 75 Jahre alt. 75. Okay. Wann sind Sie genau geboren? 10. Mai 1947. 10. Mai. Okay. Wie viel wiegen Sie? Ich wiege ungefähr 80 Kilo. 80. Und wie groß sind Sie denn? 1,75 Meter. 75. Frau Uta, habe ich recht, oder? Nein, Uta. Uta ist der Vorname, Schmidt ist der Nachname, immer. Okay, Frau Schmidt, habe ich recht. Frau Schmidt, wie kann ich Ihnen helfen? Was für Beschwerde haben Sie denn? Es ist so, dass ich Schmerzen habe im Rücken und in Rückenschmerz. den Rückenschmerzen und die Beine, die Oberschenkel tun mir weh. Okay. Oberschenkel. Ja, seit wann haben Sie diese Beschwerde? Das ist jetzt so seit 3 Tagen schlimmer geworden. Seit 3 Tagen schlimmer, aber seit wann haben Sie ungefähr? Ungefähr so seit 3 Tagen schlimmer geworden. Schlimm. Okay. Aber haben Sie diese Schmerzen seit langem, aber Seit seit 3 Tagen, ungefähr seit 3 Tagen. okay. Ja. Sind die Schmerzen eher dumm oder stechend oder ziehend? Wie bewerten Sie es? Wie beschreiben Sie? Die Beinschmerzen sind anders und die Rückenschmerzen, beziehungsweise das sind Schmerzen mehr auf der rechten Seite, die ich habe im Rücken. Rechten Seite. Okay. Und Lendenbereich oder Brustbereich? Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Ha, ich meinte oberste Teil oder unterste Teil des Rücken. Mitte. Mitte, Lambda. Okay. Ja. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Die Schmerzskala? sind sehr stark. Sehr stark. Ja, das kommt Neun. manchmal, das kommt und geht. Manchmal, wenn es kommt, ist es so stark, dass es so richtig weh tut. Und Okay. dann geht das wieder kurz weg. Es kommt und geht. Okay. Okay. Haben Sie dagegen etwas eingenommen? Wie meinen Sie das eingenommen? Das Medikament, ich meinte. Ein Medikament, nicht das Medikament, sondern. Ja. Ich, nein, ich war noch nicht beim Arzt. Ich komme jetzt direkt zu Ihnen. Okay. Weil das so stark ist, hat mein Sohn gesagt, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Krankenhaus, okay. Ja, wie fühlen Sie sich momentan? Ist Ihnen schwindelig? Oder haben Sie Kälteschweiß? Ich bin schlapp, ich bin müde. Ich glaube, ich habe auch Fieber und mir geht es nicht gut. Ich bin Fieber. richtig schlapp. Ich bin richtig schlapp. Schlapp. Seit wann fühlen Sie sich müde? Seit. Ja, das hat jetzt zugenommen. Das hat vor 3 Tagen angefangen und ich bin jetzt richtig müde. Okay. Haben Sie das Fieber gemessen? Ja, ich habe es zu Hause. Mein Sohn hat es gemessen. Er hat gesagt, ich habe fast 39,2 hat er gesagt, über 39. 39. Okay. Sie haben nichts eingenommen dagegen. Okay. Nein, nein, ich bin sofort zu Ihnen gekommen. Okay, Sie haben gut gemacht, ja, zu uns kommen. Ja, sind alle Beschwerden langsam oder plötzlich aufgetreten? Ja, langsam. Vor 3 Tagen eben hat es langsam angefangen und jetzt ist es so, dass ich nicht mehr stehen kann vor Schmerzen, wenn die kommen. Es kommt und geht. Okay. Gibt es bestimmte Faktoren? Sind die Schmerzen verstärkt oder verbessert? Haben Sie etwas bemerkt? Wie verstärkt und verbessert? Das verstehe ich nicht. Ich meinte, gibt es bestimmte Faktoren, was die Schmerzen verbessert oder verschlimmert? Haben Sie etwas bemerkt, zum Beispiel in eine bestimmte Haltung oder? Ach so, meinen Sie das? Nein, ich kann das nicht beeinflussen. Keine. Okay. Ich habe das Gefühl, dass Wärme ein bisschen gut tut. Wärme. Haben Sie im Rückenbereich eine Schwellung bemerkt oder so? Nein, nein, das sieht alles ganz normal. Von außen sieht alles ganz normal aus. Oder Überwärmung? Sie haben nein. Keine. Nein, das sieht alles ganz normal aus. Es ist einfach ein Schmerz von innen. Er kommt und geht und wenn der kommt, ist der ganz schlimm. Ganz schlimm. Okay. Ja, ja, Frau Schmidt, ist diese Beschwerde zum ersten Mal aufgetreten oder haben Sie schon einmal? Ist diese Beschwerde geht nicht. Sind okay. Diese Beschwerden? Sind diese Beschwerden, ja. Ja, ich habe das zum ersten Mal. Zum ersten Mal, okay. Sie haben auch Fieber. Haben Sie Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Ja, nachts schwitze ich nicht, aber ich schüttel richtig. Schüttelfrost. Haben Sie dafür eine Auslöser bemerkt? Nein. Keine. Okay. Husten Sie? Bitte? Husten Sie? Husten habe ich nicht, nein. Ich huste nicht. Okay. Oder haben Sie Atemnot oder Schwere? Nein, ich hab nur Schmerzen. Nur Schmerzen. Okay. Ja. Und haben Sie Herzrasen oder nein, habe ich nicht. Regelmäßige Puls bemerkt bei Ihnen? Nein. Habe ich nicht. Habe ich nicht bemerkt. Okay, Sie haben keinen Schwindel? Genau, Sie haben keinen Schwindel, ja, habe ich nicht. Genau. Okay. Hab ich nicht. Wie ist Ihr Appetit, Frau Schmidt? Ja, jetzt bin ich krank, jetzt habe ich natürlich keinen Appetit, weil es mir nicht gut geht, aber vorher hatte ich keine Probleme mit dem Appetit. Okay, gut. Aber jetzt, seit 3 Tagen, ich esse kaum was, ich habe überhaupt keinen Appetit mehr. Ja, ich habe in 3 Tagen schon sehr viel abgenommen. Okay, wie viel Kilogramm? Das weiß ich nicht, aber ich merke, dass die Hosen einfach viel weiter geworden sind. Okay. Okay, und haben Sie oder schlafen Sie gut wegen dieser Schmerzen? Vielleicht ist alles... Normalerweise habe ich keine Schlafprobleme, aber jetzt natürlich kann ich nicht schlafen, weil ich diese Schmerzen, jetzt heute Nacht habe ich kaum geschlafen, deswegen bin ich ja hierher gekommen. Vorher war das nicht so schlimm. Können aber Sie heute ohne Beschwerde flach liegen, oder? Ja. Ja, können Sie andere Extremitäten gut bewegen? Haben Sie eine Bewegungseinschränkung? Nein, habe ich nicht. Bemerkt nicht. Oder haben Sie Kribbeln, Taubheitsgefühl oder Kraftverlust bei Ihnen bemerkt? Nein, habe ich auch nicht. Keine. Okay. Ja, Frau Schmidt, Ich würde gerne auch über Ihre Vorgeschichte etwas wissen. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen? Ich meinte Blutzuckerkrankheit, Bluthochdruck oder Knochenschwund. Ich höre nicht Sie. Bluthochdruck habe ich. Okay, seit wann? Seit wann haben Sie? Das habe ich schon sehr lange. Ich bin ja schon so alt. Ich habe das schon sehr lange. Seit lang. Haben Sie in letzter Zeit Ihr Blutdruck gemessen? Ich messe das jeden Tag, morgens und abends. Und das war eigentlich so, wie es sein soll. Ist alles in Ordnung, oder? Ja, alles in Ordnung. Okay. Nehmen Sie dagegen Medikamente? Ja. Ich was nehme Candesatan, 16 Milligramm, einmal am Tag. 60. Mhm. 16. Nochmal 16. Okay. Und dann nehme ich noch Metoprolol, 50 Milligramm, morgens eine. Metoprolol, 20 Milligramm, morgens eine. Mhm. Metoprolol 20 gibt es nicht, Metoprolol 50. 50? Ja, Metoprolol gibt es nur als 47,5 oder 50, 20 gibt es nicht. Okay. Metoprolol 50, morgens eine und das war es eigentlich, die beiden Medikamente. Okay. Leiden Sie noch an weiteren Vorerkrankungen? Das? Eigentlich fällt mir jetzt wegen den Schmerzen, die ich so stark habe, nicht so viel ein. Okay. Ich habe jetzt so starke Schmerzen wieder, jetzt kommt es wieder. Jetzt kommt es wieder. Oh. Soll ich Ihnen Schmerzmittel geben? Ja, bitte. Okay. Ich halte mich aus. Haben Sie irgendwelche Allergie gegen Medikamente, ich meinte? Ja, ich habe eine Novalgin-Allergie. Novalgin, okay. Und ja, Sie haben nichts genommen, okay. Ich gebe Ihnen jetzt ein Medikament in die Vene, Schmerzmittel, dann bitte fühlen Sie sich besser. Okay. Mhm. Ja. Gut. Und wurden Sie bisher operiert, Frau Schmidt? Ich hatte einen Kaiserschnitt bei der Geburt von meinem Sohn. Kaiserschnittoperation. Seit wann? Wann war das? Entschuldigung. Mein Sohn ist 37 Jahre alt, vor 37 Jahren. Okay. Okay. Ja, Frau Schmidt, gehen Sie regelmäßig zu Ihrem Frauenarzt? Nein. Nein. Okay. Ich muss ehrlich sein, nein. Haben Sie, wissen Sie nicht, ob Sie eine... Naja, ich war das letzte Mal vor 5 Jahren und vor 5 Jahren war alles in Ordnung. Das war aber vor 5 Jahren und seitdem bin ich nicht gegangen. Ich muss ehrlich sein. Okay. Okay. Okay. Und rauchen Sie? Frau Schmidt? Früher, ja. Früher habe ich geraucht. Aber ich rauche schon seit 20 Jahren nicht mehr. Okay, gut. Und Sie haben Zigaretten geraucht. Zigaretten habe ich recht? Hm? Genau. Okay. Zigaretten geraucht, ja. Keine Zigarren. Zigaretten geraucht. Okay. Wie lange dauerte das? Wie lange haben Sie geraucht? Ja, wie lange haben Sie geraucht? Genau, ich habe... Ich habe bestimmt 20 Jahre geraucht. 20, okay. Eine Packung am Tag, 20 Jahre lang habe ich geraucht. Okay. Trinken Sie Alkohol? Nur bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit, okay. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit den Drogen? Drogen? Nein, habe ich nie genommen. Sie haben Novalgienallergie? Haben Sie noch Ja. weitere oder haben Sie Unverträglichkeit gegen Lebensmittel oder Medikamente? Unverträglichkeiten gegenüber Medikamente oder Lebensmittel habe ich nur eine Laktoseintoleranz. Sonst habe ich keine Allergien und sonst habe ich auch sonst keine Allergien außer Novalgienallergie. Okay. Ja, jetzt würde gerne über Ihre Familiengeschichte etwas wissen. Leben, ich glaube, oder in Ihrer Familie gibt es wichtige Vorerkrankungen. Nochmal fragen? Nein, die Frage nochmal stellen, bitte. Ja, gibt es wichtige Vorerkrankungen in Ihrer Familie, von denen ich jetzt ist richtig. Ja. Ja, sehr gut. Ich habe einen Sohn, der ist gesund. Meine Eltern sind natürlich verstorben. Ja. Meine Mutter hatte Krebs. Mhm. Und mein Vater war gesund. Wissen Sie, welche Krebs hat ich weiß es nicht mehr. Das weiß ich nicht. Brust oder? Nein. Das weiß ich nicht. Mhm. Da war ich noch zu klein. Ich weiß es leider nicht. Wie alt war sie, wissen Sie, als sie gestorben ist? 60. 60. Mhm. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester und einen Bruder. Sind beide gesund? Ja, mein Bruder ist gesund. Meine Schwester hat Diabetes und Bluthochdruck. Okay. Ja, was haben Sie als beruflich gemacht, Frau Schmidt? Nochmal, die Frage nochmal stellen, bitte. Was haben Sie beruflich gemacht? Ja, nicht als beruflich gemacht, ne? Ja. Ja. Was haben Sie als Beruf ausgeübt, kann man sagen? Das geht. Ja. Aber nicht als beruflich, geht nicht. Aber was haben Sie beruflich gemacht? Ehrlich gesagt, war ich Hausfrau. Ich war Hausfrau. Mhm. Beziehungsweise, ich bin Hausfrau, ja. Sind Sie verheiratet? Ja. Ja. Ist Ihr Mann gesund? Ist Ihr Mann gesund? Ja, der ist gesund, Gott sei Dank. Dem geht's Gott auch sei gut. Dank, ja. Frau Schmidt, Sie haben einen Sohn. Haben Sie Stress in Ihrem Alltag? Ja, alltäglicher Stress. Oder privat, meinen Sie, ob ich Stress habe, privat? Ja, Privatleben, ja. Mhm. Eigentlich nicht. Nicht. Okay. Ja, Frau Schmidt, bezüglich Ihrer aktuellen Beschwerde habe ich noch weitere Frage. Diese Rückenschmerzen, strahlen diese Schmerzen irgendwo hinaus? Obere Teil, untere Teil oder? Ich höre Sie nicht, leider. Kann ich Sie nicht hören? Entschuldigung, ja, okay. Das ist ein Schmerz, der ist in meinem Rücken und der ist wie ein Gürtel, habe ich das Gefühl, als ob mich einer mit einem Gürtel zusammenschnüren würde. Wie ein Gürtel. Aber ist es vor allen Dingen auf der rechten Seite? Rechten, mhm. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Ich gehe in letzter Zeit sehr oft Wasser lassen, ja. Okay. Wie oft gehen Sie auf die Toilette? Das habe ich nicht gezählt, aber sehr oft. Ich habe das Gefühl, ich bin ständig auf der Toilette. Okay. Früher hatten Sie eine Nierenprobleme? Nochmal die Frage stellen, bitte. Haben Sie früher eine Nieren? Ah, Ali? Ein Nieren oder haben Sie früher Nierenprobleme gehabt? Gehabt. Oder Probleme mit den Nieren gehabt, noch besser. Haben Sie, mit haben anfangen. Haben Sie früher Probleme mit den Nieren gehabt? Nein. Nein. Okay. Ja. Haben Sie Blut im Urin bemerkt? Nein. Nein. Okay. Okay. Haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen? Ja, habe ich. Okay. Ja, auch ich würde gerne wissen, leiden Sie an einem Stuhlgangprobleme oder haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Also haben Sie Probleme beim Stuhlgang, ist super. Leiden Sie an Stuhlgangproblemen nicht? Nee. Haben Sie Stuhlgang? Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang? Sehr gut. Nein, habe ich nicht. Ich gehe regelmäßig auf die Toilette, jeden Tag. Und ich habe keine Probleme damit. Okay. Ich habe momentan mehr Probleme mit dem Wasserlassen. Okay, verstehe. Und haben Sie Übelkeit oder haben Sie... Ja, habe ich auch. Mir ist schlecht. Übelkeit habe ich auch. Erbrochen habe ich nicht. Nicht. Okay. Seit wann haben Sie diese Beschwerde? Seit 3 Tagen? Ja. Okay. Habe ich ja gesagt schon, seit 3 Tagen und es ist jetzt heute. Ich meinte Übelkeitsflaschen, ja. Ach so, ja, das ist heute vor allen Dingen, habe ich das erst. Heute, okay. Vielleicht, weil ich so starke Schmerzen habe, ich weiß es nicht. Ich verstehe, ja. Ja. Und Oberschenkel, Sie haben erwähnt, dass Sie auch Ihre Oberschenkel Schmerzen hat. Sie haben, nicht dass sie hat. Sie haben erwähnt, sie haben, dass sie Schmerzen an den Oberschenkeln haben. Haben. Genau, richtig. Ist das an der linken Seite oder rechten Seite? Beidseits. Ist so, wissen Sie, das zieht so von der Leiste in die Oberschenkel so rein. So in dem Bereich. Okay. Heißt so richtig oben, wie soll ich Ihnen das beschreiben? Oben, vorne, oben in den Oberschenkel. Innenseite. Okay. Ja, das zieht so in die Innenseite auch rein. Das tut richtig weh. Das fängt in den Leisten an und das zieht in die Oberschenkel rein. Okay. Sie haben diese Beschwerde auch seit 3 Tagen. Nee, die sind jetzt heute richtig stark geworden. Ich hatte schon ein bisschen Schmerzen, hatte ich schon. Aber heute, das mit der Leiste, Oberschenkel, das habe ich schon gehabt. Aber heute ist es besonders stark. Okay. Die Flankenschmerz, die Schmerzen hier rechter Rücken, das ist heute Nacht gekommen. Also ich hatte das vor 3 Tagen nicht. Die Oberschenkelschmerzen hatte ich schon gehabt. Da bin ich auch schon viel auf die Toilette gegangen. Aber diese Schmerzen im Rücken sind neu. Seit heute Nacht. No. Das ist ganz schlimm. Jetzt kommt es wieder. Oh, jetzt habe ich wieder Schmerzen. Okay, ich verstehe. Frau Schmidt, ich habe alle wichtigen Fragen Ihnen gestellt. Aber ja, sind Sie gegen Corona noch? Nur eine Frage bleibt. Sind Sie vollständig geimpft gegen Corona? Ja, ich bin 3-mal geimpft, bin ich. 3-mal. Mhm. Und ich habe auch schon den Termin für die 4. Impfung. Ganz gut, ja. Und, okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ich meinte in den 6 Monaten. Nochmal fragen, bitte. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? In den letzten 6 Monaten. In den letzten 6 Monaten, ne? Nicht in den letzten, sondern in den letzten 6 Monaten. 6 Monate. Nein, im letzten halben Jahr war ich nicht im Ausland, nein. Okay, ja. Wir sind jetzt am Ende. Möchten Sie etwas fragen oder etwas hinzufügen, Frau Schmidt? Nein, ich will jetzt, ich bin jetzt so kaputt. Ich will jetzt wissen, was ich habe. Ich will jetzt, dass die Schmerzen weggehen. Ja, Frau Schmidt, ich verstehe. Das habe ich vorher noch nie gehabt. Ich weiß nicht, was das ist und es tut weh. Ja. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und ich habe Übelkeit und ich habe Schmerzen und mir geht es nicht gut. Frau Schmidt, wir werden alles machen, damit sie wieder, damit es Ihnen wieder gut geht. Okay? Bitte. Jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen und natürlich Blut abnehmen und einige weitere Untersuchungen durchführen. Und nach alle Untersuchungen auch Befunde würde ich Ihnen wieder darüber sprechen. Okay, aber... Nochmal, die letzten zwei Sätze nochmal. Letzten, okay. Wenn ich alle Untersuchungsbefunde bekomme, habe, dann würde ich Ihnen wieder würde mit Ihnen wieder besprechen, okay? Werde ich das mit Ihnen besprechen. Ja. Okay. Haben liebe Kolleginnen und Kollegen weitere Fragen? Ja. Ja? Haben Sie Ihren Urin irgendwelche Färbung, Änderungen oder Auffälligkeiten bemerkt? Farbveränderungen und Auffälligkeiten, meinen Sie? Ja. Nein, nein, eigentlich nicht. Ich habe auch nicht genau hingeguckt, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass da kein Blut drin war, aber sonst genau habe ich auch nicht geguckt. Sind Sie schon mal operiert worden? Wo? Irgendwo. Ja, habe ich ja gesagt. Ich hatte einen Kaiserschnitt, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Ah, okay, ja. Vielen Dank. Mhm. Gerne. Haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen? Ja, das habe ich ja gesagt. Das brennt, wenn ich beim Wasser lassen muss. Ganz oft muss ich auf die Toilette gehen und es brennt richtig. Haben Sie Hautausschlag mit flüssigkeitsgefüllten Bläschen? Nein, habe ich nicht. Alles in Ordnung. Okay, danke. Ich denke, alle notwendigen Fragen wurden gestellt. Diese Fragen, notwendig oder nicht, haben Sie einen Unfall? Hatten Sie einen Unfall? Ein Unfall? Ja. Ein Unfall, hatte ich gerade, mein Handy ist runtergefallen, ja. Nein, ich hatte keinen Unfall. Okay. Können Ersatzgespräche anfangen? Okay, gerne. Okay. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe neue Position. Hören Sie mich? Ja. Ja. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen. Ich würde sie Ihnen vorstellen. Hätten Sie dafür Zeit? Ja, sehr gerne. Okay. Dann schießen Sie mal los. Mhm. Okay. Es handelt sich um Uta Schmidt. Sie ist 65 Jahre alt. 75. 70 Jahre alt und 80 Kilogramm schwer, 1,75 Meter groß. Sie kam heute wegen seit drei Tagen bestehender zunehmender Dumpfer-Schmerzen in der rechten Flanke. Auch im Inguinalbereich beidseitig zu uns. Die Schmerzen sind langsam aufgetreten, aber hätten sich im Verlauf verschlimmert. Diese Schmerzen ist kolikartig. Diese Schmerzen, stopp, Mehrzahl sind. Diese Schmerzen sind kolikartig. Und die Patienten klagte auch über Fieber. Sie hat sein Fieber gestern Abend Stopp. Und ganz langsam, Sie machen das schon sehr gut. Sie hatte, sein Fieber geht nicht. Sie hatte wenn überhaupt. Sie ist eine Sie. Ja? Genau. Sie hatte die Temperatur gestern gemessen, ne? Nicht Fieber gemessen. Okay. Ja, sie hatte das Fieber über 39 Grad gemessen. Sie hatte seit drei Tagen Polarkisuri, Dysuri. Sie leidet Schüttelfrost. Sie hat Schüttelfrost. Leidet ist so. Sie hat Schüttelfrost. Okay. Sie hat Schüttelfrost. Und sie Fieber. Ich würde sagen, ich würde immer, wenn ich Fieber erwähne, direkt Schüttelfrost mit dazu. Also das gehört zusammen. Man kann nicht sagen, sie hatte Fieber, dann Polarkisuri und dann sagen Schüttelfrost. Nein, sie hat Fieber und Schüttelfrost. Das gehört zusammen. Okay. Ja, und ja, gab an Appetitlosigkeit und auch Insomnia seit drei Tagen wegen der Beschwerden zu haben. Was ist Insomnia? Was ist Insomnia? Was meinen Sie damit? Insomnia ist Schlafstörungen. Das würde ich nicht erwähnen, das würde ich nicht sagen. Schlafstörungen hat man erst, wenn man richtige Schlafstörungen hat. Sie hat ja normalerweise keine Schlafstörungen. Sie hat keine Schlafstörungen, würde ich sagen, weil wenn man Schmerzen hat, kann keiner durchschlafen. Insomnia ist eine richtige Schlafstörung, wenn man nicht schlafen kann, meiner Meinung nach. Können wir wegen der aktuellen Beschwerden sagen? Ja. Aber ich würde nicht Insomnia sagen. Das ist ja, Insomnia ist eine richtige eigene Krankheit, Schlafstörung. Das hat sie ja nicht. Okay. Momentan, aktuell kann sie nicht durchschlafen, weil sie Schmerzen hat. Das kann man sagen. Mhm. Okay. Ich würde das so sagen. Mhm. Okay. Ja, und an Vorerkrankungen leidet sie an arterieller Hypertonie seit langem. Dagegen nimmt sie Candesartan 60 Milligramm. Und nein, stopp. Candesartan gibt es nur in zwei Dosierungen. Man fängt an mit 4, 8, 16, 32. Immer 16. Diese Schritte. Dort, Tekis, Onalte, 16, 32. Das sind die Dosierungen vom Candesartan. 60 gibt es nicht. Und dann gibt es natürlich, 32. Man kann natürlich 32 geben, ja. Aber die Dosierung 60 gibt es nicht beim Candesartan. Genauso wie beim Metoprolol. Da gibt es nur 50 oder 100 oder 47,5 oder 95. Also 16 Onalte. Mhm. Okay, 16 Milligramm nur einmal. Und Metoprolol 50 Milligramm nur morgens ein. Und sie hatte vor 32 Jahren sechs Jahre. Dann über ihre Lebensgewohnheit würde ich auch etwas sagen. Sie hat früher vor 20 Jahren 20 Jahren lange geraucht. Ungefähr nochmal. Bitte nochmal. Sie hat 20 Jahre lang. Nun gibt es im Deutschen nicht. Unsere, 20. Guck mich mal an. Ja. Nicht. Das gibt's nicht. 20. Ist es. 20. Ich kann ja sagen, aber manchmal. Ja, ich weiß. Nein, okay, 20. Ich weiß 20 Jahre also. Lange sagt man nicht. 20 Jahre lang. Lang. Das E nicht, ohne E. Cut. 20 Jahre lang, sie habe 20 Jahre lang geraucht. Lang. Okay. Eine Packung am Tag. Mhm. Eine Packung am Tag geraucht. Ja, sie trinkt ja sehr selten Alkohol. Die Frage nach Drogen wurde verneint. Sehr gut. Impfstatus ist der Impfstatus ist vollständig. Sehr gut. Sehr ja. Gut. Und ihre Mutter ist an einem Karzinom gestorben. Karzinom würde ich nicht sagen. Ich habe gesagt Krebserkrankung. Krebserkrankung. Ja, an einer Krebserkrankung gestorben. Was es genau ist, wissen wir nicht. Ja, unbekannte können. Wir können sagen, sie ist an einer Krebserkrankung verstorben. Sie weiß aber nicht, was für ein Krebs das war. Das weiß sie nicht. Ja, okay. Ja, und ihre Schwester leidet an Diabetes mellitus und auch an arterielle Hypertonie. Mhm. Sie hat Novalgin-Allergie und Laktose-Intoleranz. Mhm. Ja, und bisherige Angaben gehe ich von... Stopp! Okay. Bisherige Angaben gehe ich gilt nicht. Nach den bisherigen Angaben gehe ich, kann man sagen. Bisherige Angaben deuten auf geht. Ja? Aber bisherige Angaben gehe ich, dieser Satz funktioniert nicht. Okay. Nach bisherigen Angaben gehe ich von Pyelonephritis aus. Ja, dann ich als Diagnose. Ist es akut oder chronisch Ihrer Meinung nach? Ja, akute Pyelonephritis könnte sein. Ja, und als Differentialdiagnose denke ich an Nephrolithiasis. Ja. Und die dritte Differentialdiagnose? Divertikulitis. Nee. Nein. Was hat sie für Beschwerden angegeben? Sie hat gesagt, sie hat Übelkeit auch. Schüttelförmige Schmerzen. Ja, akute Pankreatitis. Das müssen Sie sagen, vor allen Dingen, ne? Genau. Also Pyelonephritis ist super, Nephrolithiasis ist super und die Hauptdifferentialdiagnose dazu ist natürlich, ja, na sagen Sie schon. Akute Pankreatitis, ja. Richtig, genau, das ist die Differentialdiagnose. Ja, Was passt denn alles zur Pyelonephritis an Ihren Beschwerden? Mhm. Was passt alles zur Pyelonephritis? Ja, sie klagte über Polakistyrie, Dysurie und sie hat Fieber. Und was ist noch typisch? Nicht nur Fieber. Was ist noch typisch bei der Pyelonephritis? Schüttarthrose, Fieber und Schüttarthrose. Sehr gut. Polakistyrie, Dysurie, Fieber, Schüttelfrost und typische Schmerzen. Sie hat einseitige Rückenschmerzen, einseitig. Ja. Ich habe zwar gesagt, es ist gürtelförmig, aber die Schmerzen sind vor allen Dingen auf der rechten Seite. Und was hat sie noch gesagt? Die Schmerzen, hat sie gesagt, kommen und gehen. Das heißt, sie hat kolikartige Schmerzen. Und was noch für eine Pyelonephritis bzw. Harnwegsinfekt spricht, ist welche Symptomatik? Die habe ich extra gesagt. Schmerzen, Leiste, ausstrahlend in die Oberschenkel. Danke. Mhm. Innenseite von Oberschenkel. Wissen Sie warum? Weil anatomisch laufen die Nerven hinten an den Nieren, am Nierenbecken entlang. Und wenn sich das entzündet, sind die Nerven auch gereizt, die nach unten ziehen. Und deswegen haben die Patienten an den Oberschenkeln Schmerzen. Ganz typisch. Mhm. Müssen Sie nicht wissen, aber ich sage es jetzt nochmal. Okay, danke schön. Ja, und sie fühlt sich auch schwach. Genau. Typisch, ne? Auch diese Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Übelkeit, Gewichtsabnahme, passt alles, ne? Passt alles, ja. Ja, das stimmt auch. Sie hat auch eine Kyelonephritis, ne? Sie hätte, es wäre einfacher gewesen, wenn sie noch gesagt hätte, sie hat Blut im Urin, ne? Hat sie aber nicht. Hat sie ja gesagt, hat sie nicht. Ja, ja. Und was sind die häufigsten Erreger, hätte ich gerne gewusst von Ihnen, die eine Pyelonephritis auslösen können? Ja, die häufigen Erreger sind erste Escherichia coli. E. coli, sehr gut. E. coli, Klebsiella. Klebsiellen ist sehr gut. Proteus mirabilis. Proteus mirabilis, sehr gut. Was ist das Besondere an, noch eine Gruppe noch will ich hören. Eine Gruppe noch, was macht noch? Staphylokokken, Streptokokken. Ja, Staphylokokken. Wollte ich aber noch eine andere Frage wissen. Was ist der Unterschied beim Proteus? Wenn Sie denn, was machen Sie denn? Proteus ist immer nitritnegativ. Mhm, nitritnegativ. Ja, ist nicht nitritpositiv, ist immer nitritnegativ. Ist aber egal. Was machen Sie jetzt bei der Patientin an Untersuchungen? Als würde ich körperlich untersuchen. Ich erwarte bei der körperlichen Untersuchung Flankenschmerzen, Klopfschmerzen. An dem rechten Flankenbereich, ja. Ja, und ich also werde. Entweder, stopp, Kat. Entweder Sie haben das richtig gesagt, an der rechten Flanke oder im rechten Flankenbereich. Geht beides, sehr gut. Entweder in der rechten Flanke oder im Bereich der rechten Flanke oder im rechten Flankenbereich. Super, alles gut. Aber nicht verwechseln. Entweder das eine oder das andere. Okay. Und was haben Sie sonst? Dann, sie hat Fieber auch. Ich überprüfe Fieber, Blutdruck. Sehr gut. Frequenz. Wir messen die Vitalparameter, ne? Erstmal auch Vitalparameter. Ja. Was machen Sie noch? Ganz einfache Untersuchung. Wenn Sie den Verdacht haben, auch eine Pyelonephritis, machen Sie sofort was? Dann würde ich Blut abnehmen, Urinuntersuchungen. Urinstatus, ne, ist ganz einfach. Was müssen Sie bei der Patientin noch machen, wenn Sie den Urinstatus abnehmen? Sonst schimpft die später, die Schwester später, wenn Sie sagen, ich möchte diese Untersuchung auch noch haben. Wenn Sie einen Urinstatus machen bei der Patientin mit Verdacht auf Harnwegsinfekt oder was noch? Ja, Urin, Mittelstrahlurin. Nein, das meine ich nicht. Das sowieso immer. Was müssen Sie immer mitmachen? Wenn Sie den Verdacht haben schon. Kultur? Sehr gut, genau, immer. Ja. Urinstatus plus Kultur. Warum? Weil wenn Sie mit der Antibiose anfangen, müssen Sie vorher die Kultur haben, die Erregerresistenz. Ja, wir müssen Erreger bestimmen, ja. Aus der Kultur, ne, genau. Das heißt, Urinstatus, Urinkultur machen Sie. Und wenn sie nicht Wasser lassen kann, kann man einmal Katheter machen, ne? Kann man auch machen. Auch Blut. Was machen Sie gesagt? Blutbild, Blutsenkungsgeschwindigkeit, CRP, Nein, nochmal, wir üben das jetzt, nicht CRP, das gibt es nicht. CR, wie R, CRP, nochmal. CRP. Ja, nicht P, P, P, CRP. CRP, P, CRP. Sehr gut. CRP, CRP. Ja, sehr. Was erwarten Sie im Urinstatus? Was erwarten Sie im Urinstatus? Erwarte positives Nitrit und auch aber nicht. Das kann aber auch sein, dass es negativ ist, ne, wenn es Proteus ist zum Beispiel. Okay. Genau. Ja, Leukozyte, und Erythrozyt, Protein auch kann ich bestimmen. Mikroerythrozyten, man mag nicht Makro, man muss es ja nicht sehen, genau, ja. Ja, sehr gut, genau. Und was machen Sie noch an Untersuchungen? Eine Untersuchung können Sie noch machen, sollten Sie auch machen. Bei der Blutuntersuchung? Nein, Sie haben gesagt, wie Ultraschall. Wie war, was wollen Sie sehen? Ich würde beurteilen, ob eine Nieren, Stein, oder Harnstau gibt. Sie wissen, dass ein Nierenstein sehr schwer zu sehen ist. Ne? Selbst Urologen haben Probleme, den Schallschatten vom Stein zu sehen. Und nicht alle Steine den Schatten geben. Das heißt, Sie sehen es nicht immer. Aber was sehen Sie? Das haben Sie eben gesagt. Harnstau. Nein, Harnstau. Nur Harnstau, nicht hier Nierenharnstau. Harnstau sagt man nur. Den Harnstau müssen Sie ausschließen. Genau, warum? Weil wenn das doch ein Stein ist, wir wissen es ja nicht, ne? Und der hat einen Harnstau, was machen Sie dann mit dem Patienten? Was machen Sie dann mit dem Patienten? Wenn Patient Harnstau hat, ja, dann denke ich auch, das ist an einem Stein. Ja, was machen Sie jetzt mit dem Patienten, wenn er einen Harnstau hat? Was machen Sie? Harnstau. Das ist ein Notfall. Wenn der Patient einen Harnstau hat, gehört der in die Urologie. Dann müssen Sie ihn weiter verlegen. Ja, eine urologische Konsil veranlassen. Ja, Konsil, wenn Sie es im Haus haben. Wenn nicht, wenn es kleines Haus ist, so wie bei mir zum Beispiel, dann muss der weiter verlegt werden in eine Urologie. Harnstau muss therapiert werden. Therapiert werden, ja. Auch, okay. Und was machen Sie als... Achso, Entschuldigung, ja? Ja, Nierenwerte auch wichtig. Genau. Das machen wir sowieso mit dann, ne? Genau, da sehen Sie, ob der einen Harnstau hat oder nicht. Was machen Sie denn jetzt an Therapie bei dem Patienten? Sie ist eine ältere Patientin, deswegen würde ich stationär aufnehmen. Sie fühlt sich schwach und sie hat starke Symptome wie Fieber, Schüttelfrost, Nausea und ja. Deswegen. Nausea? Was ist Nausea? Nausea. Nausea. Nausea. Nausea. Ja. Nausea. Was? Sagen Sie das deutsche Wort bitte dazu. Nausea, Übelkeit. Genau, sagen Sie Übelkeit. Mhm. Muss ich Übelkeit sagen oder Nausea? Nein, müssen Sie nicht. Sie können auch Nausea sagen. Aber dann sagen Sie bitte Nausea, dass der Prüfer Sie auch versteht. Nausea versteht er nicht. Hm. Entweder Sie sagen Übelkeit, das ist einfach, oder Sie sagen Nausea. Okay. Nausea. Nicht Nausea, Nausea. Nausea, okay. Oder Sie sagen Übelkeit. Dann werde ich einen Zugang legen. Ich würde die stationäre Aufnahme, ehrlich gesagt, bei dieser Patientin abhängig machen, ob sie einen Harnstau hat, wie hoch das Fieber ist. Und vor allen Dingen würde ich es von den Laborwerten ausmachen, ehrlich gesagt. Ja. Wenn die Laborwerte des CRP nicht sehr hoch ist, die Leukozyten nicht so hoch sind, sie hat kein Blut im Urin, kann man diese Patientin auch nach Hause schicken, wenn sie Tabletten schlucken kann. Wenn sie keine Tabletten schlucken kann, wenn die Übelkeit so stark ist, dass sie nicht schlucken kann, obwohl die Entzündungswerte niedrig ist, würde ich sie auch aufnehmen. Und wenn die Entzündungswerte hoch sind, auch aufnehmen. Was ist die Komplikation bei einer Pyelonephritis nämlich? Was kann passieren? Pyelonephritis, bei der Pyelonephritis eine Urosepsis. Genau. Wir haben Angst vor der Sepsis, ne? Genau. Und deswegen würde ich sie, wenn die Entzündungswerte hoch sind, würde ich sie auf jeden Fall aufnehmen. Wenn sie niedrig sind, würde ich es davon abhängig machen, einfach wie stark, ob sie halt, ob die Niere Schall in Ordnung ist, ob sie Tabletten schlunkern oder nicht. Das können Sie ja von der Klinik ausmachen dann. Ja. Okay, was noch? Was machen Sie noch mit der Patientin? Sie haben sie jetzt stationär aufgenommen. So, jetzt die Therapie. Ja, Therapie, Flüssigkeit zuvor. Gut. Schmerzmittel, sie hat Novalgin-Allergie, deswegen würde ich vielleicht eine vielleicht Tramadol oder geben. Ja, Tramadol ist nicht schlecht. Warum? Wenn die, also bei ihr, wenn sie halt keinen Harnstau und keinen Steinnachweis hat, ne, dann braucht sie eigentlich nicht unbedingt jetzt Tramadol. Da kann sie auch Paracetamol haben, wenn es hilft. Das ist ja sehr niedrig. Aber ansonsten würde ich auch Tramadol geben, ehrlich gesagt. Ja, etwas, ja. Irgendein Opiat-Derivat würde ich geben. Ja. Wenn Nierenparameter normal ist, dann ja, würde ich Paracetamol geben. Nochmal, was haben Sie gesagt? Wenn die Nierenwerte gut sind, würden Sie Paracetamol geben? Ja. Was hat Paracetamol mit den Nierenwerten zu tun? Nierenwerten, ja. Wo wird Paracetamol verstoffwechselt? Über die Niere oder über die Leber? Nein. Sagen Sie, das Paracetamol hat mit den Nierenwerten nichts zu tun. Sie dürfen Paracetamol auch geben, wenn die Nierenwerte nicht gut sind. Bei der Niereninsuffizienz ist es ein bisschen problematisch. Nein, bei der Niereninsuffizienz dürfen Sie auch Paracetamol geben. Ganz sicher. Ganz sicher, okay. Ganz sicher. Alles gut? Nein, um Gottes Willen. Alles gut. Okay, alles klar. Also, Analgetika. Sie machen eine analgetische Therapie und Sie würden Opiat-Derivate bevorzugen. Warum? Plasmolytika. Genau, sehr gut, genau. Sie würden Flüssigkeit geben, sehr gut, aber was ist das Allerwichtigste, was wir jetzt geben bei der Patientin? Antibiotika. Jetzt sind wir bei der Antibiotika. Was für Antibiotika geben wir? Ja, Ceftriaxon und ja. Was geben wir als Oder Fluoroquinolon. Fluoroquinolon, sehr gut. Bei mildem Verlauf, so bei ihr zum Beispiel, wenn es nicht so stark ist, nur so Mittelverlauf, kann man auf jeden Fall Ceftriaxon geben, IV, wenn man es geben will, ne? Das geht. Oder Fluoroquinolone, ne? Ciprofloxacin zum Beispiel kann man geben, Levofloxacin kann man geben, sehr gut. Und ja. wenn das so ein Verlauf, ja, wenn es ein schwerer Verlauf ist, was geben wir dann? Oh, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie jetzt, aber jetzt nicht. Bei schwerem Verlauf, also bei mildem Verlauf, mittelmäßigem Verlauf kann man Ceftriaxon geben, ja? Ja. Und, oder zum Beispiel Ampicillin plus Sulbactam kann man geben, ja? Mhm. Ja? Und, oder Fluoroquinolone. Wenn die aber einen schweren Verlauf haben, wenn das mit Komplikationen schwerer Verlauf, da muss man schon etwas Stärkeres geben. Was geben Sie dann? Metronidazol oder? Nicht Metronidazol. Metronidazol ist schon sehr viel weiter. Vorher noch. Nein, Piperacillin, Tazobactam, ne, zum Beispiel. Kann okay. Ja, sehr gut. Das haben Sie wirklich, haben Sie gut gemacht. Super. Also ich habe keine Fragen mehr. Wie lange geben Sie Antibiotika noch? Wie lange braucht ihr die Antibiotika bei einer Pyelonephritis? 7 Tage, ich glaube. Mindestens 7 Tage. 7, 10 Tage. Bei leichten, bei unkompliziertem Verlauf und ganz leichten milde Infektion, 7 Tage. Aber ich würde immer 10 Tage geben bei Nierenbeckenentzündungen, ja. Mhm. Bei schweren Verläufen bis zu 14 Tagen. 14 Tage, ja. Ja. Und sagen Sie, jetzt habe ich, der Patient hat jetzt nicht verstanden, was für eine Erkrankung das denn. Können Sie dem Patienten bitte nochmal in einfachen Worten erklären, was eine Pyelonephritis ist? Ja. Frau Schmidt, leiden Sie an einem Nieren? Nein, nicht Frau Schmidt, leiden Sie, Sie fragen jetzt gerade die Frau Schmidt. Frau Schmidt, leiden Sie? Geht nicht. Frau Schmidt, Sie haben... Sie leiden. Ja. Okay. Der Patientin würde ich nicht sagen, Sie leiden, sondern das hört sich so dramatisch an. Dramatisch. Bei der Patientin. Oh, okay. Sie haben. Frau Schmidt, Sie haben, genau. Frau Schmidt, Sie haben eine Nierenentzündung. Deswegen würde ich Sie stationär aufnehmen, wenn Sie wollen. Was hat sich denn an meiner Niere entzündet? Nierenentzündung ist, das heißt, wegen Bakterieninfektionen. Haben Sie Nierenbeckenentzündung? Nierenbeckenentzündung, häufige Ursache ist ein Harnwegsinfekt, ne? Ein ganz einfacher Harnwegsinfekt, der aufsteigt bei Frauen vor allen Dingen. Ja, sehr gut, ich wollte nur das Wort Nierenbeckenentzündung hören. Alles gut, haben Sie gut gemacht. Haben Sie wirklich sehr gut gemacht. Ich glaube schon, dass Sie bestehen werden. Das Deutsch war sehr gut. Ich habe ja ganz wenig korrigiert bei Ihnen. Sie haben das super gemacht, ja. Sie müssen nur, wenn Sie bei dem Oberarzt nochmal berichten, Sie machen das schon sehr gut, etwas langsamer sprechen. Sind Sie aufgeregt, ne? Das kann ich verstehen, aber sonst war alles super. Perfekt. Prima. Dankeschön. Eigentlich erwarte ich eine kardiologische Fall. kardiologischen Fall, aber... Nochmal wiederholen. Eigentlich erwarte ich, heißt, Sie erwarten das noch. Eigentlich habe ich einen kardiologischen Fall erwartet. Erwartet, ja. Ja, habe ich mir schon gedacht, aber ich wollte heute mal was anderes machen. Ja, Sie